Aufgabe 6.1 C. Frau Bohrer kann ihren Mann nicht begleiten. Frau Schumacher ruft das Hotel an, um die Reservierung zu ändern. Hören Sie sich das Gespräch an und kreuzen Sie in Ihrem Buch die richtige Lösung an. Hotel Krone, guten Tag. Guten Tag, hier spricht Carola Schumacher von der Firma Schaller in Köln. Ich habe vorgestern bei Ihnen ein Doppelzimmer für den 3. bis 6.3. auf den Namen Bohrer reserviert. Sie haben mir gestern die Bestätigung der Reservierung gefaxt. Ich muss die Reservierung ändern. Was möchten Sie ändern? Frau Bohrer ist erkrankt und kann ihren Mann nicht zur CeBIT begleiten. Ist es möglich, für die gleichen Daten ein Einzelzimmer mit Bad oder Dusche zu haben? Sollte dies nicht möglich sein, würde Herr Bohrer das Doppelzimmer behalten, aber vielleicht haben Sie ja noch etwas frei. Ja, ich verstehe. Einen Augenblick. Ich schau mal, was sich da machen lässt. Sind Sie noch da? Ja, wir haben noch zwei Einzelzimmer frei. Zwei Personen haben heute Morgen abgesagt. Beide Zimmer befinden sich im Neubau. Ein Zimmer ist in der ersten Etage, das andere in der dritten. Welches wünschen Sie? Der Preis ist identisch. Er beträgt mit Frühstück 115 Euro statt 130 Euro für das Doppelzimmer. Die Zimmer sind mit Bad und Dusche, Minibar und Internetanschluss. Ist das okay für Sie? Ja, klar. Ich nehme das Zimmer in der dritten Etage. Ich danke Ihnen. Nicht der Rede wert. Ich schicke Ihnen die Bestätigung per Fax. Die Nummer habe ich ja. Nur kurz zur Kontrolle. Ein Einzelzimmer für 3 Nächte. Vom 1.3. bis zum 4.3. auf den Namen Bohrer von der Firma Schaller in Köln. Nein, Vorsicht. Die Daten sind vom 3.3. bis zum 6.3. Klar, Verzeihung. Also dann faxe ich Ihnen die Bestätigung in der nächsten Viertelstunde. Noch eine Frage. Wann checkt der Bohrer bei uns ein? Das weiß ich noch nicht. Ich muss mir noch die Zugverbindungen herausschreiben, aber ich denke, so gegen Mittag. Ah ja. Vielen Dank. Auf Wiederhören.